Ja, hier ist Frau Hesselbach. Nein, mein Mann ist immer noch nicht da. Nein, nichts gehört nach nichts gesehen von ihm. Ach, ich hab ja so gehofft, dass er inzwischen doch wieder zurück ins Geschäft gekommen wäre. Ich kann das gar nicht begreifen, dass er so fortgelaufen sein soll und dass er so etwas gesagt haben soll. Ach, ich bin ja so unruhig, wann bloß nichts passiert ist. Nein, nein, Sie brauchen nicht alles anzutelefonieren. Wann er kommt, rufe ich Ihnen an. Was? Sein Chef ist persönlich auf dem Weg hierher? Allmächtiger Himmel, ja, warum dann das? Ich sage Sie mir doch das, was das zu bedeuten hat. Sie wissen es auch nicht. Ja, was soll ich ihm dann sagen, dem Herr Chef? Ich tapp doch selber im Dunkeln. Sagen Sie mir doch, was soll ich ihm dann sagen? Ich weiß ja gar nicht, was ich ihm sagen soll. Wann der jetzt kommt, ich war. Jetzt ist er schon da. Ich muss ihm aufmachen. Entschuldigen Sie. Ich telefoniere Ihnen an, ja. Karl. Karl, um Himmels Willen, was möchtest du mir versagen? Der hat was angestellt, das fiel ich. Was sage ich dann bloß dem Chef? Wenn ich ihm was Verkehrtes sage, dann reiße ich den Karl womöglich noch mehr neu. Ach, der Mann stürzt uns noch alle miteinander ins Unglück. Welche Ehre, Herr Direktor. Ich bin ja so erfreut, dass ich ihn auch mal persönlich kennenlerne. Du, wollen Sie nicht Platz nehmen? Nein, danke. Ihr Mann ist also nicht hier, Frau Hesselbach. Ach, wo denken Sie dann hin? Mitte in der Geschäftszeit. Mein Mann ist doch die Gewissenhaftigkeit selber. Hat sie mein Geschäft noch nicht antelefoniert? Doch, ja. Das heißt, direkt antelefoniert, denn... Ja, natürlich, doch. Die haben antelefoniert, Sie werden... So, ich hatte nämlich keine Zeit zu warten. Ich brauche Ihren Mann nämlich jetzt ganz dringend. Und gerade da ist er nicht da. Also, das sieht ihm doch ähnlich. Also, sowas von dusselig. Ich meine natürlich, sowas von einem unglücklichen Zufall. Ja. Und Sie haben auch keine Ahnung, wo er sein könnte. Keine Ahnung, Herr Direktor, keine Ahnung. Ach, mit mir redet er doch nie über geschäftliche Dinge. Ach, der Mann ist ja so korrekt, wie Sie sehen. Ach, das ist ja ärgerlich. Wenn er was vorgehabt hätte, nicht wahr? Da hätte man es doch zumindest sagen können. Natürlich. Der kann doch nicht einfach so fortlaufen. Aber der hat nichts vorgehabt, Herr Direktor. Das müsste ich ja wissen. Ach, mein Mann sagt mir doch alles. Ach, mein Mann hat kein Geheimnis vor mir. Ich meine, selbst wenn einer krank ist, muss man doch wenigstens Bescheid gesagt kriegen. Und kranke Angestellte wissen sie... Och, mein Mann ist nicht krank. Na, der war ja noch nie krank. So was kerngesundes. Also wenn all ihr Angestellte so gesund wären wie mein Mann... Ich wollte sagen, kranke Angestellte sollen in meinem Betrieb nicht aus falschem Pflichtgefühl arbeiten und noch kränker werden. Die sollen sich auskurieren. Das ist es. Der wird sich ein bisschen auskurieren. Er wird gleich zum Arzt gegangen sein, damit es nicht schlimmer wird. Im Interesse vom Geschäft. Wieso? Ich denke, er ist nicht krank. Krank nicht, aber kränklich. Ach, wenn der Mann nicht so viel Pflichtgefühl hätte, wäre er ja heute gar nicht in Dienst gekommen. So schwach, wie der sich schon die ganze Tage fühlt. Na, also schwach. Gestern habe ich ihn gesehen, wie er in unserer Kantine 6 Teller Erbsensuppe konsumiert hat. Da davon kommt's ja. Die sind ihm nicht bekommen. An sich ist er ja gesund. Aber seit der Erbsensuppe da kränkelt er. Na, da gäbe es ihm ein bisschen Nahtrum. Och, Herr Direktor. Machen Sie sich keine Sorge, Herr Direktor. Mein Mann wird die Arbeit nachholen, wo er heute im Geschäft versäumt hat. Dafür werde ich sorgen, Herr Direktor. Aber darum handelt es sich ja gar nicht, Frau Hesselbach. Ich brauche Ihren Mann jetzt ganz dringend. Ich muss mit ihm aufs Gericht. Aufs Gericht? Ja, aufs Gericht und zwar sofort. Erst auf die Polizei und dann aufs Gericht. Aber das kann doch nur ein Missverständnis sein. Wieso soll das ein Missverständnis sein? Ja, mein Mann hat eben von einem Missverständnis gesagt. Wieso? Der weiß doch gar nichts davon, dass ich mit ihm hin will. Ach so, ja. Dann ist das Missverständnis mit dem Missverständnis ein Missverständnis. Wollen Sie nicht Platz nehmen, Herr Direktor? Nein, ich mache Ihnen einen Kaffee. Ich kann Ihnen auch ein Omelett machen. Man kennt doch vielleicht da dabei noch einmal uns aussprechen über die Sache. Was dann für eine Sache? Ah ja, noch die, wo weswegen der mit meinem Mann vors Gericht wollen. Ach, da ist ja gar nichts zu besprechen. Das ist alles vollkommen klar für mich. Aber Ihren Mann muss ich noch erwischen. Yes, es ist ja schon beinahe 11. Also ich schicke Ihnen nachher mein Auto noch einmal vorbei oder komm selbst. und mein Geschäft hat Auftrag, alle Viertelstunde anzutelefonieren. Also auf Wiedersehen, Frau Hesselbach. Ach, aber Sie glauben doch nicht, Herr Direktor, dass mein Mann nach dem, was er zum Lohnbuchhalter gesagt hat, wie er aus dem Geschäft fortgegangen ist. Ihr Mann hat was zum Lohnbuchhalter gesagt, wie er fortgegangen ist? Da davon ist mir ja gar nichts gemeldet worden. Was hat er dann da gesagt? Das wissen Sie nicht, Herr Direktor. Das weiß ich auch nicht. Ja, ich hab gemeint, Sie wissen es. Ja, wenn Sie nichts wissen davon, da wird er halt gar nichts gesagt haben, mein Mann. Ach, der Mann ist ja so schweigsam, Herr Direktor. Der redet ja oft den ganzen Tag nichts. Na ja, Sie werden halt den zu Wort kommen lassen. Sehen Sie, das ist eben der Unterschied. Ehe der Mann zum ersten Wort Luft geholt hat, hat die Frau schon den ganzen Satz raus. Wenigstens ist das bei mir. Also wann er kommt, der Mann, da soll er mal unverzüglich... Unverzüglich, Herr Direktor, unverzüglich. Da können Sie sich auf mich verlassen. Unverzüglich. Auf Wiedersehen, Herr Direktor. Unverzüglich. Sehr erfreut, Sie kennengelernt zu haben. Sehr erfreut. Schon wieder Telefon. Hier ist Frau Hesselbach. Nein, er ist immer noch nicht da. Auf Wiedersehen. Eben geht die Korridor dir. Karl, bist du's? Ach, du bist bloß Willi. Ja, bloß ich. Nicht mein Fräulein von Schwester. Was ist dann los mit der Mama? Du bist ja käseweiß. Hast Tränen in den Augen. Ach, Willi. Papa. Der Papa. Was dann, Papa? Ist er krank? Fort! Ach, scheiden lassen. Hat er eine Anne? Ach was. Fort aus dem Geschäft. Hinausgeschmissen? Ach, wahrscheinlich viel schlimmer. Ist er mit der Kasse durchgegangen? Ich weiß es nicht, Willi. Ich weiß gar nichts mehr. Seit 2 Stunden telefonieren die also aus dem Geschäft an wie verrückt. Und der Chef vom Papa war eben sogar persönlich da. Er müsste mit dem Papa aufs Gericht und vorher auf die Polizei. Und der Papa? Ist verschwunden. Fortgang aus dem Geschäft, mitten in der Geschäftszeit. Das ist ja seit 20 Jahren noch nicht vorkommen. Da hat er vielleicht Krach gekriegt. Na, nix. Er hat bloß zum Lohnbuchhalter gesagt, mich sehen Sie hier nie wieder. Hm? Nie. Und ist fortgegangen. Mitten in der Geschäftszeit. Mit einem todernsten Gesicht. Mhm. Der Baba. Ohne dem Chef was zu sagen. Einfach fort. Und seitdem ist er verschwunden. Du, vielleicht hat er im Toto gewonnen und holt bloßes Geld? Ach was. Und außerdem, der Baba, der könnte Millionen gewinnen und der das Geschäft noch nicht um 1 Minute von der Arbeitszeit betrügen. Ja, bei einer Million schon, aber bei 10.000 Mark. Ach, ich fiel das, Willi. Es ist eben Schlimmes. Ich hab ja so furchtbar Angst, dass er womöglich ihre Millionärstochter in die Finger gerade ist, wo ihn uns wegheiraten will. Ach, verrückt. Nein. Dass er sich etwas angetan hat. Allmächtige. Der Baba? Ja, wie meinst du dann, dass er es angefangen hat? Meinst du ins Wasser? Och, Willi! Wie kannst du nur so etwas sagen? Das ist die Annelies. Mach mal schnell auf. Die Annelies? Wieso ist dann die nicht im Geschäft? Ich hab sie doch heimrufen lassen, wegen ihrer dringend Familienangelegenheit. Ich will doch meine Kinder bei mir haben. Wahnsinn. Wahnsinn bringen. Mama. Mama, um Himmels Willen, was ist denn passiert? Ist was mit dem Papa, so sag doch was. Der Papa. Der Papa. Ich hab's gewusst. Tot. Ach, gar nichts hast du gewusst. Und wir wissen auch nichts. Der Papa ist aus dem Geschäft fort und man weiß nicht, wo er ist. Das ist alles. Komm, Mama, beruhig dich doch. Hier, komm, setz dich. Ich kann mich jetzt nicht setzen, Willi. Komm, Mama. Jetzt muss ich mal die Sache in die Hand nehmen. Als derzeit ältester Mann in der Familie. Hörst du mal. Eben schließt eins die Korridortür auf. Papa! Papa! Oh, Papa! Jetzt bin ich schon wieder der Jüngste. Ja, Kinder, was ist dann los? Was habt ihr da? Oh, Karl. Ach, dass du mir nur wieder da bist. Was auch geschehen ist. Willi, kannst du mir erklären, was hier eigentlich los ist? Ja, Papa, mir habe halt geglaubt, du wärst im Wasser. Ich? Bei der Kälte? Warum dann das? Weil sie alles aus dem Geschäft angerufen haben, du wärst fort. Ja, und sie wüsste nicht, wohin. Und dein Chef war vorhin sogar selber hier. Ja, der Chef? Hier? Ja. So. Aha. Naja, das kann man schon denken. Aber das möchte nichts. Das möchte mir gar nichts. Was ist dann vorgefallen, Karl? Hast du etwas Unrechtes getan? Ich? Dazu sollst du mich doch eigentlich kennen, Mama. 20 Jahre bin ich dem Geschäft treu geblieben. 20 Jahre habe ich meine Arbeit sauber und anständig gemacht. Wie man das von einem Karl Hesselbach erwarten kann. Ich hab mir nichts vorzuwerfen. Ich nicht. Ach, da bimmel sie von deinem Geschäft schon wieder an. Jetzt müssen wir gleich Bescheid sagen, dass du da bist, gell? Halt! Keiner geht ans Telefon. Aber Papa! Du sollst doch sofort auch telefonieren. Dein Chef hat doch selber gesagt, er muss dich unbedingt... Er muss mich nicht. Aber er kann mich. Der Heere wird nicht abgehoben. Ja, aber mir solle doch... Was ihr sollt, bestimme ich, nicht der Chef. Hier bin ich der Chef, nicht wahr? Ja. Aber Karl... Die werden schon aufhören zu klingeln. Die werden uns nicht mehr belästigen. Ja, Karl, willst du mir da nicht endlich verraten, was eigentlich passiert ist? Das will ich. Dann wisse, misst ihr das. Setzt euch mal hin. Großer Gott. Ich bin seit 20 Jahren in dem Geschäft. 20 Jahre habe ich meine Arbeit sauber und anständig gemacht. Ach, das wissen wir ja, Karl. Und die wissen es auch. Der Chef weiß es, all wissen es. Seine rechte Hand bin ich gewesen. Und wie ich erster Buchhalter geworden bin, da hat es der Chef auch in seiner Ansprache deutlich zum Ausdruck gebracht. Und jetzt... Hat er dich hinausgeschmissen? Hinausgeschmissen, dein Vater. Blöd. Jetzt hat der Chef dem Personal gestern seinen Neffe vorgestellt. Er wird der spätere Inhaber und soll sich einarbeiten. Gut. Du hast nichts daran zu ändern. Das ist dem Chef seine Sache. Aber er hat auch gesagt, er selber bleibt vorläufig der Chef. Und alles bleibt beim Alten. Gut. Wenig später erfahre ich, dass der junge Mann sich als Prokurist bezeichnet. Prokurist, wo mir nie ein Prokurist im Geschäft hatte. Na bitte, das ist auch dem Chef seine Sache. Aber mir so ein junger Schnäsel als Vorgesetzter vor die Nase zu setzen, das ist auch nicht schön von ihm. Deswegen warst du gestern Abend schon so komisch, Karl. Das fällt mir ja jetzt erst ein. Aber deswegen kannst du doch nicht so einfach vom Geschäft fortlaufen. Abwarte, 20 Jahre bin ich dem Geschäft treu geblieben. Und da trau wird auch dieser junge Herr nichts ändern, habe ich mal gesagt. Also bitte, die Autorität, wo ich durch meine Erfahrungen und meine Kenntnisse und meine Persönlichkeit habe, nicht wahr, die soll dem durch einen Titel verschafft werden. Bitte, kein Wort habe ich über die Sache verloren. Also sowas? Warum hast du einem dann gestern Abend beim Abendessen gar nichts davor erzählt? Weil mir die Sache viel zu unbedeutend war. So unbedeutend, dass du alles mit der Gabel Soup essen wolltest. No? Und weiter? Abwarte. Heute Morgen komme ich in mein Büro. Ihr kennt mein Büro. Über 10 Jahre bin ich schon drin. Bescheiden möbliert, aber alles drin, wo sich für einen leitenden Mitarbeiter vom Chef gehört. Und auf ein großes Fenster nach Süden, der ganze Tag Sonne. Also ich komme heute Morgen hinein. Was sehe ich? Mein Schreibtisch ist verschwunden. Ein anderer steht da. Alle Möbel sind umgestellt. Ein neuer Teppich liegt da. Und Vorhänge werden gerade angemacht. Ich sage zu unserem Hausdiener, was fällt Ihnen dann ein, hier in meinem Zimmer herumzuwirtschaften? Da sagt doch der Hausdiener über mich, das ist nicht mehr in Ihr Zimmer, Herr Hesselbach. Das ist das Zimmer vom Herr Prokurist. Der hat sie umquartiert neben die Lohnbuchhaltung. Also sowas? Ohne dir etwas davon zu sagen? Das kommt noch besser. Ich trau meine Augen und meine Ohren nicht. Aber ich konnte mir natürlich vor dem Mann keine Bläse geben und hab nur gesagt, so. Und bin dann nie mehr in die Lohnbuchhaltung. Aber wie der Spettisch hinter mir hergeguckt hat, das habe ich direkt am Buckelkratzer gespürt. Und in der Lohnbuchhaltung, da habe ich gleich gesehen, dass da die Dier zu so einem kleinen Scheppekämmerchen aufgestanden hat, wo man als alle Akte drin aufgestapelt hatte. Und die waren fort und drin stand mein Schreibtisch und sonst nichts. Also sowas! Kein Stuhl auch nicht? Meine die, du wolltest klimmzig an den Tischblatt machen? Also Karl, das ist ja eine Unverschämtheit. Und das Kämmerchen müsst ihr sehen, nach Norden, auf den Hinterhof, mit einem Milchglasfenster und das einzige Mobiliar, ein Nagel an der Tür, nicht einmal ein Schrank, um meinen Mandel dahin zu hängen, wo ich seit 17,5 Jahren meinen Mandel in der Firma immer in den Schrank gehängt hab. Ja, Baba, brauchst du dir dann das gefallen zu lassen? No, also, ich hätte aber auf der Tisch gehabt. Ach, ich hätte dem Simbel ein Kinnhaar gegeben, dass er durch sein Milchglasfenster auf sein nettlicher Hinterhof geflogen wäre. Gar nix. Mit der mir eigene kiele Überlegenheit habe ich die Situation gemustert. Dann bin ich wieder zurück in die Lohnbuchhaltung. Und der Lohnbuchhalter hat noch gesagt, Herr Hesselbach, Sie gehen wohl noch einmal fort. Ich hätte noch Verschiedenes zu fragen. Darauf habe ich bloß gesagt, mich sehen Sie hier nie wieder. Nie. Und habe mich herumgedreht und bin fortgegangen. Da hast du aber recht gehabt, Papa. Wenn du dadurch bloß keine Unannehmlichkeit kriegst, Karl. Zumindest wollen wir doch mal schnell gleich sagen, dass du da bist, am Telefon. Nix wird gesagt. Das Telefon wird nicht abgehoben. Keiner untersteht sich. Das Telefon ist auf Kosten von der Firma gelegt worden, soll dies auch wieder wegmachen lassen. Ja, was dann, Karl? Was hast du dann vor? Was ich vorhab, das habe ich mir eben auf einem zweistündigen Spaziergang durch die Anlage reiflich überlegt. Ich kindische. Baba! Ja, ich kindischer. Und ich glaube, Sie hätten Ochs vor sich, da sind Sie bei mir an der richtigen Komma. An Karl Hesselbach lässt sich so etwas nicht bieten. Bravo! Ja, bist du dann von alle guten Geister verlassen, Karl? Kindische? Nach so einem Affront? Nach was für einem Aff? Affront! Ach, ist ja auch wascht. Der Aff bist du, wenn du kindischst. So eine Schei und sicher Stellung aufzugeben, wäre ich gar nichts. Wäre ich ja gar nichts? Ja, bist du dann blind, Marieche? Mir mein Zimmer wegnehmen, mich in das Loch stoppen, mich, der verantwortungsvollste Mann in der Firma, so zu beleidigen, da gibt's nur eins, kindische. Bravo. So, und darf man fragen, ob du schon eine Anerstellung hast? Na, das natürlich nicht. So, und ob du morgen vielleicht wieder ein kriegst? Das ist mir im Augenblick wurscht egal. So, wurscht egal ist es dir, aber mir nicht. Bist du dir eigentlich klar, dass du eine Familie hast? Und Verpflichtungen? Ah, ja. Der Anneliese Aussteuer ist noch nicht beisammen. Der Willi ist in der Berufsausbildung. Ich hab's mit dem Herz zu tun. Und du willst den guten Posten aufgeben, bloß weil sie deinen Schreibtisch verrückt haben. Marieche, das ist eine Angelegenheit der Ehre, nicht wahr? Wenn die Ehre verletzt ist, da müssen die materiellen Erwägungen zurücktreten. Wenn dein Schreibtisch verrückt wird, brauchst du noch lange nicht auch verrückt zu werden. Mein Prestige. Ach, dein Prestige, oder wie das heißt. Das Brett hast du vor deinem Kopf und die Stiche wirst du hinten nun erfallen. Wieso soll deine Familie Not leiden wegen so einem dummen jungen Schnösel von Prokurist? Weil er mich beleidigt hat! Ach, was dann? Wenn der Herr eben Prokurist ist, dann hat er auch das Recht zu bestimmen, wo die Schreibtische stehen sollen. Und du bist kein Prokurist und deswegen hast du dich zu fiechen. Ich sehe ja nicht ein, wieso dich der Herr beleidigt haben soll. Na, soll ich vor dem Kerl vielleicht ein Kreuz kriechen? Ob kriechen, krabbeln oder hippen. Du sollst vor alle Dinge deine Familie nicht ins Unglück stürzen. Von mir will ich ja gar nicht reden. Ich krieg sowieso... Du kriegst sowieso deinen programmäßigen Herzanfall. Das kennen wir. Aber den kannst du doch sparen heute. Heute hilft er nichts. So. Und unser Kind, hä? Na, auf mich braucht der Baba Karik sich zu nehmen. Ich hab meine Stellung und kann mich selbst ernähren. So, du bist ruhig. Also, Baba, wegen mir brauchst du bestimmt nicht dem Kerl in die Dings zu kriegen. Ich meine, um den Bart zu gehen, wenn er einen hat. Wenn ich nicht weiter auf meine Maschinenbauschule gehen kann, da gehe ich halt auf den Bau arbeiten. Das möchte mir gar nichts sagen. Och, ihr seid ja alle drei verrückt. Und den Schreibtisch nicht zu vergessen. Mama, also jetzt wollen wir uns doch nicht überwerfen, nicht? Weil wir wollen doch die Sache in Ruhe besprechen, nicht? Die Kinder haben meine Erwägungen besser verstanden als wie du. Ja, das kann sich doch der Baba nicht gefallen lassen. Nein. Ja. Darf ich vielleicht mal fragen, wer von euch dann die Wohnungsmiete bezahlen will? Mama. Und kann? Und wer ist elektrisch und das Gas? Und die ganze Haushaltskosten? Mama. Also schließlich haben wir etwas Gespartes, nicht? Das Gesparte? Das wird nicht angegriffen, das steht mir noch fehlen. Da möchte ich mal wissen, warum wir das überhaupt gespart haben. Für den Notfall. Das ist ein Notfall. Ach wo, das ist ein Fall von Dummheit. Da bimmeln sie schon wieder an. Jetzt will ich da mal was sagen. Jetzt gehe ich ans Telefon und sag denen, du hast dich ein bisschen aufgeregt. Und sie möchte dir das nicht übel nehmen. Und Empfehlung an Herrn Prokurist und du darfst um Entschuldigung bitte, dass du fortgelaufen wärst. Und heute Mittag wärst du wieder im Dienst. Marieche. Ja, das mache ich auch. Marieche, wenn du das tust, ich sag das im Guten. Wir beide sind viele Jahre beisammen und haben immer eine glückliche Ehe geführt. Soweit es mit dir überhaupt möglich ist. Aber wenn du das tust, dann ist es aus. Also, das ist doch die Hölle, dass du mir das vor meine Kinder drohst. Mama, ich tu's nicht, ich bitte. Du bist ganz ruhig. Ein Nummer wird doch auch immer was sagen dürfen. Mir und der Anneliese ist es ja schließlich auch nicht gehoppt wie gesprungen, wem mir nachher zugesprochen werden. Also sowas. Mach du den Quatsch nicht noch quetsche, du Tappes. Ich will dir ja nicht vorgreifen, Karl. Aber ich erwarte von dir, dass du jetzt im Interesse von der Familie, für die du verantwortlich bist, also selber ans Telefon gehst und die Sache irgendwie wieder ins Reine bringst. Ich gehe nicht ans Telefon. Karl, du gehst? Ei, hört ihr dann gar nicht, dass man gar nichts mehr hört? Die haben doch schon längst aufgehört mit ihrer Klingelei. Karl, jetzt lass doch mal vernünftig mit der Rede und in Ruhe. Das ist es ja, was ich schon die ganze Zeit will, aber ich werd ja nicht angehört. Annelies, mach mal dem Baba ein bisschen Tee mit dem Cognac, dass er sich beruhigt. Ja, ja, ja. Der ist so ganz aus dem Häuschen. Ach, was brauche ich Tee mit Cognac? Ich bin kein klar Kind. Ich hab mir die Sache genau überlegt. Deswegen bin ich ja 2 Stunden in der Anlage rumgelatscht, weil ich den Fall eben ausreifen lassen wollte, nicht wahr? Es gibt eben Grenze in dem, wo man sich zumuten lassen kann, nicht wahr? Wenn mein Chef oder meinetwegen auch der osische Prokurist zu mir kommen wäre und hätte gesagt, Herr Hesselbach, wir sind in einer Zwangslage, nicht wahr? Wir müssen ja schließlich den Prokurist irgendwo hinsetzen und wissen nicht wohin. No, da hätte man sich natürlich über den Fall unterhalten können. Geh, dann hättest du ihm gleich ein Zimmer gegeben, Baba. Na, das hätte ich auch nicht gekonnt, es ist ja weiter kein Freizimmer da. So. Außerdem Kämmerchen neben der Lohnbuchhaltung, aber... Man hätte über die Sache sprechen müssen, nicht? Man hätte mir die Sache vortragen müssen. Du, Papa, wie wäre dann das, wenn mir den blöden Prokuristen mal beim Mondschein bekäschen und ihn ordentlich verhaaren täte? Ach, Quatsch, du bist ja verrückt. Jedenfalls ist doch die Sache so, Karl. Wenn man dir vorher gesagt hätte, dass eben keine Möglichkeit besteht, da wärst du doch freiwillig in das Kämmerchen umgezogen. Das ist was ganz anderes. So. Und bloß, weil da irgendeine Höflichkeitsformel ausgelassen worden ist, weil irgendein Satz nicht gesagt worden ist, wo sowieso nichts an der Sache geändert hätte, deswegen also willst du jetzt deine Familie ins Unglück stürzen. Ach, wer rettet dann von ins Unglück stürzen? Ich! Och Mama, so ist es doch auch wieder nett. Du bist ruhig, Annelies. Und du bist auch ruhig, Willi. Ist das vielleicht kein Unglück, Hall, wenn der Ernährer von der Familie mit einem Schlag sein Einkommen verliert? Ich werde schon wieder ein anderes kriegen. Da bin ich gar nicht so sicher. Das ist aber beleidigend, Marieche. Schließlich bin ich ja nicht irgendwer, sondern ich bin irgendwer, nicht wahr? Ja, auf dich habe sie bloß gewartet. Ach, ich sehe uns schon Stempel, Karl. Und dein Kindesschutz, dein Pensionsanspruch, das ist alles im Eimer. Doch, uff. Je mehr ich mir ja die Sache überlege, Karl, du musst sofort telefonieren und dich entschuldigen. Denk ja? Womöglich stellen sie sonst schon einen anderen ein und mir haben es nachsehen. Einen anderen? Ich möchte wissen, wo sie den anderen hernehmen wollen. Ersatz gibt's immer. Also, das ist doch ein starkes Stück. Ersatz für mich in der Firma? Da bin ich unersetzlich. 20 Jahre hab ich der Firma. Karl, ich bitte dich, ich flehe dich an. Ach, ich krieg mein Herz auch mal. Mama, du regst dich doch nicht auf. Es tut mir leid, Marieche, aber dein Herzanfall ist in meine Erwägungen bereits einkalkuliert. Den kannst du da sparen für ein andermal. Wann ich ans Telefon gehe, wenn diese Firma wieder antelefoniert, dann nur, um ihr meine unwiderrufliche und fristlose Kündigung auszusprechen. Gut. Ich hab's gesagt. Und da dabei bleibt's. Ihr sollt solche sein, dass euren Baba ein Mensch ist, dem wo seine Ehre hersteht als dreckiges Geld. Karl, nett. Geh nicht dran. Ich bitte dich, geh nicht ans Telefon. Ich geh ans Telefon. Du gehst nicht ans Telefon. Erweck, ich geh dran. Karl, wenn du das tust, ich sag das im Gute. Wir beide sind viele Jahre beisammen und haben immerhin eine glückliche Ehe geführt, soweit es mit dir überhaupt möglich ist. Aber wenn du das tust, Karl, dann ist es aus. Also, das ist das Letzte. Dass man von einer Firma, wo man treu gedient hat, 20 Jahre lang, dass man von der vor den Kopf gestoßen und verraten wird, gut, darauf muss man immer gefasst sein. Aber dass man von seiner eigenen Lebensgefährtin, wo man immer zugehalten hat, der man jeden Wunsch von der Aura abgelesen hat, der man zwei Kinder geboren hat, ich wollte sagen, der man also sozusagen, dass man diesbezüglich, ich meine in jeder, jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe. Nur Hauptsache ist, Papa, die Gefahr ist für den Augenblick wieder mal vorbei. Die habe ich ihr Bimmelei schon längst wieder aufgesteckt. Ach, hörst doch mal, Babasche, du hast doch immer gesagt, man soll nie im Leben wichtige Entscheidungen treffen, bevor man nicht eine Nacht drüber geschlafen hat. Ach wo, da hatte Papa doch mehr die Entscheidung in Liebesangelegenheiten damit gemeint. Also sowas. Es gibt Entscheidungen, wo so wichtig sind, dass man darüber nicht einmal mehr zu schlafen braucht. Aber Karl, vielleicht ist doch alles bloß ein Missverständnis. Ach, Missverständnis. Vielleicht wollen sie sich entschuldigen. Warum telefonieren sie dann als noch? Ach, hast du Ahnung. Die sollen sich ruhig wund telefonieren. Warum die mich brauchen, wie's liebe Brot? Weil heute Ultimo ist. Und weil man in der Firma da Entscheidungen am laufenden Band von mir benötigt, nicht? Aber ich treffe sie nicht. Soll sie der Herr Prokurist treffen, das Biebchen. Da muss ein Abschluss unterschrieben werden, durch ihn Wechsel zu prolongieren und Kindischung auszusprechen. Ja, vielleicht werden sie dein Kindischung aussprechen. Meine Kindischung, die spreche ich schon selber aus. Aber wo dein Chef doch selber hier war. Das ist mir Schnuppe wie Huste. Ich hab immer Achtung vorm Chef gehabt, bis heute. Jetzt hat er sich verscherzt. Da kann er 100-mal persönlich herkommen und auf der Knie vor mir rumrutschen. Ich wäre ihm die kalte Schulter zeiche. Ich wäre mit einer schneidenden, mit einer vernichtenden Reserviertheit entgegentreten. Och, ihr kennt mich nicht. Ich kann eisekalt sein. Unnahbar. Mein Herr, tät ich ihm sagen, Ihre Bemühungen sind überflüssig, meine Dispositionen sind getroffen. Ihre Firma ist für mich ohne weiteres Interesse. Meine fristlose Kündigung geht Ihnen schriftlich zu. Und wollen Sie alles Weitere gegebenenfalls mit meinem Anwalt verhandeln? Karl, ich kenne dich schon nicht wieder. Also sowas. Ja, so kann ich sein. Eiserkalt. Eiserkalt. Ins Gesicht nennt ich ihm das Sorge, meinem Chef. Hinausschmeißen, Tätigchen. Die Korridorklingel ist es. Ach, das wird die Zeitung sein. Lass nur, ich guck schon. Und jetzt wünsche ich, dass in meiner Familie von jeder weiteren Diskussion abgesehen wird. Und wenn irgendjemand von der Firma kommen sollte und wenn es der Chef selber ist, der wird hinausgeschmissen. Unnachsichtlich hinaus. Papa, dein Chef ist draußen. Chef? So? Ja, Papa. Mächtiger Karl, dort waren wir ja noch gar nicht reden können. Er hat doch gesagt, er müsste dich erwischen, damit er dich auf die Polizei und dann aufs Gericht bringen könnt. Was? Mich? Auf die Polizei? Und aufs Gericht? Ja, warum hast du mir dann das nicht vorher? Also so weit treibe es. Hast du auch nichts gemacht, Karl? Ich halte die Tür zu und deinen Chef auf, bis du über den Balkon fortgemacht bist. Ja? Entschuldige, Sir, wann ich so einfach hereinkomme, aber ich möchte nicht, dass es sich Umstände mache. Gott sei Dank, endlich, Herr Hesselbach, erwische ich Sie. Ja, wieso? Wie? Ja, ich habe schon geglaubt, man finde Sie überhaupt nicht mehr. Einen Augenblick mal. Mutter, Kinder, lasst uns mal allein. Aber was dann? Keine Umstände, welche mir bleiben, sind nur da. Sie müssen ja doch alles erfahren. Also, wenn verleumderische Menschen vielleicht behauptet aber haben sollte, dass dann, ich... Was dann? Wer wird Sie dann verleumden? Ich habe mich geärgert, weil ich Sie nicht erwischt habe. Und deswegen habe ich bei Ihnen auch telefonieren lassen. Und eben im Moment ist mir gerade eingefallen, dass ich Ihnen vor ein paar Tagen selber gesagt habe, Sie möchte heute zu Ihrer Versteigerung in Eschersheim gehen. Na, da war es natürlich klar, wie dicke Dinde wo sie waren. Aber die Versteigerung, die wäre gar nicht so wichtig gewesen. Ich muss sie vor 12 noch, aber heute ist doch Ultimo. Ja, das weiß ich sehr genau. Allmächtiger. Sehr genau. Der Kündigungstermin. Und Sie wissen ja, das Gericht hat nur bis 12 Uhr. Ja, ich, Herr Chef. Herr Hesselbach, Sie haben lang genug bei mir der Buchhalter gespielt. Damit ist es aus. Ja, ich hab doch, also das ist doch... Das ist endgültig, Herr Hesselbach. Ja, aber da beißt kein Maus der Fatum davor ab. Sie wissen ja, dass mein Neffe jetzt da ist, ja, gell? Allerdings weiß ich das. Und ich hatte mir schon immer gewünscht, einmal ein paar Monate zu pausieren mit der Arbeit. Vorausgesetzt, dass ich mein Geschäft vertrauensvoll allein lassen könnte. Aber gerade in puncto Vertrauen, da sind mir so gewisse Bedenken gekommen. Und deswegen wollte ich heute auf jeden Fall erst mit Ihnen gerichtlich... Also das ist ja allerhand. Ich, kein Vertrauen, gewisse Bedenken. Ich, 20 Jahre... Eben, Herr Hesselbach, das meine ich ja. Wir wollen doch offen retten. Mein Neffe ist ein unbeschriebenes Blatt. Zudem habe ich kein Misstrauen, aber auch noch kein Vertrauen. Allein kann der nicht wirtschaften und deswegen habe ich Sie als gleichberechtigter zweiter Prokurist vorgesehen. Und weil ich verreisen will, muss das bis 12 beim Handelsgericht sein. Also, jetzt bin ich aber doch froh, dass ich Sie noch vor 12 erwischt habe. Ich habe schon alle Formalitäten erledigt, auch bei der Polizei. Sie brauchen gar nicht mehr mit, nur Ihre Unterschrift brauche ich noch. Es ist 10 vor 12, also ich schaff's noch. Kommen Sie hier, unterschreiben Sie mal schnell. Hier haben Sie mal meinen Vielfederhalter. Ja, ich eigentlich hatte ich ja vor... Karl, sofort unterschreibst du? Also ich hoffe, Sie haben nichts gegen die Gräser verantwortlich. Die ich Ihnen da aufbieten muss. Aber praktisch haben Sie doch immer den Laden geschmissen. Hier, haben Sie die Stelle, wo Sie unterschreiben müssen? Ja, ich, die Stelle, wo ist die dann? Hier, ja, da, mit dem vollen Namen. So, und über die Gehaltsfracht, da werden wir schon einig werden. Praktisch tragen Sie die Gesamtverantwortung, weil mein Neffe nur mit Ihrer Gegenzeichnung etwas unternehmen kann. Na also, das werde ich natürlich berücksichtigen. Also, entschuldigen Sie, man hasst. Auf Wiedersehen allerseits. Also, natürlich. Ich hatte doch da noch etwas. Was war denn das? Na, gleich. Ach, richtig, ja. Die Zimmerfrage. Naja, das ist allerdings ein heikler Punkt. Ja, das ist allerdings tatsächlich... Karl? Och, sowas verbohrt. Wissen Sie, Herr Hesselbach, wann es Ihnen nichts ausmacht. Ich bin ja sowieso für Monate nicht im Geschäft. Setzen Sie sich doch in mein Kontor. Ja. Praktisch sind Sie allein und wenn ich da bin, Da habe ich doch sowieso alles nur mit Ihnen. Ja, wissen Sie, ich möchte nicht, dass mein Neffe im Kontor sitzt. Das sieht mir zu sehr nach Chef aus, gell? Ja, ja. Also ja, ja. Bloß mein Kontor soll erst noch einmal geweist werden. Bis dahin könnte Sie vielleicht so provisorisch in dem Kämmerchen neben der Lohnbuchhaltung, also wenn es Ihnen nichts ausmacht, oder... Ja, also die Raumfahrer, nicht wahr, die hat für mich selbstverständlich überhaupt keinerlei Bedeutung. Ich tue meine Pflicht für die Firma dort, wo ich hingesetzt werde, nicht wahr? Das meine ich auch. Ob als Prokurist oder als Buchhalter, ob Kontor oder Kämmerche. Für mich gilt nur die Sache und nicht der äußere Schein. Ei, ja, nur das weiß ich doch, Herr Hesselbach. Was anderes, da hätte ich von Ihnen auch gar nicht erwartet. Ich bin doch Menschenkenner. Jawohl, Herr Chef. Also dann auf Wiedersehen allerseits und entschuldige vielmals die Störung. Und du hast fristlos kündig wollen, alter Dicko. Warum hast du dann deinen Chef nicht hinausgeschmissen, Papa, wie du es uns versprochen hast? Ich hatte mich schon so drauf gefreut. Ja, also nicht wahr, ich habe nur erklärt, nicht, dass ich in der Sache völlig konsequent nicht war. Aber ich mein, jetzt, wo die Firma nur mit meiner Gegenzeichnung, ich meine, wo die Firma mir gegenüber... Kleine Beigeber hat nicht... Wer hat kleine Beigeber? Also sowas, jetzt verderbt doch dem Papa nicht die Freude über seinen neuen Titel. Prokurist. So etwas kommt doch gleich nach dem liebe Gott. Allmächtige, jetzt fällt mir ja erst ein, die Mama hat mich doch aus dem Geschäft holen lassen. Die denke jetzt, bei uns wäre bestimmt eins gestorben oder mindestens doch schwer krank. Soll ich mich welche dir womöglich noch überfahren lassen? Ach, ja, aber was soll ich denn denen sagen? Da, dafür übernehme ich die volle Verantwortung. Mhm. Nimm mal einen Zettel an, lesen, Stenografie. Ja, top, ja. Da, an die Dings da, deine Firma. Ja, ne? Ist gut. Ich habe es für unumgänglich gehalten, meine Tochter Anneliese, hast du es? Ja, ich hab's. Heute wegen einer Familienangelegenheit von weittragender Bedeutung nach Hause rufen zu lassen. Ja, ja. Und bitte ich, diesen Ausnahmefall zu entschuldigen. Ja, aber Baba, ich weiß aber nicht, ob das hinhaut. Nicht hinhaut, zwei Zeile Abstand. Unterschrift, Karl Hesselbach, Prokurist. Das haut hin!